Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. Zu der sie Isabella Cola sehr herzlich begrüßt. Cuando mataron a mi mamá con mi papá, a ellos se lo llevaron. La niña tenía 10 y mi hermano tenía 12. Als sie meinen Vater und meine Mutter ermordet haben, haben sie meine Geschwister mitgenommen. Meine Schwester war 10 Jahre alt, mein Bruder 12. Er hat das sehr bewusst mitgekriegt. Sie haben die beiden zusammen mitgenommen und danach haben sie getrennt. Ich war 15 und war weise. In dieser Zeit waren so extrem schlimme Milizen unterwegs. Sie kannten kein Pardon. Sie haben alle umgebracht. Uns haben sie das Haus angesteckt, es ist abgebrannt. Wir waren auf der Straße und wussten nicht, wohin. Wir sind doch die Opfer des Krieges und sie waren die Mörder. Bis heute lebt Guadalupe Serrano, die hier spricht, in El Salvador mit ihren Erinnerungen an die grausame Zeit des Bürgerkriegs. Traumatisierung verjährt nicht. Denn seit immerhin über 25 Jahren herrscht offiziell Frieden in dem mittelamerikanischen Land. Am 16. Januar 1992 unterzeichneten die Regierung und die Guerillagruppe FMLN einen Friedensvertrag zur Beendigung des 12-jährigen Bürgerkriegs, in dem mehr als 75.000 Menschen starben. Aber auch heute noch sterben täglich Menschen in El Salvador. Ja, es gilt, außerhalb von Kriegsgebieten, als eines der gefährlichsten Länder der Welt. Das Land der Mörder und das Land der Heiligen. Am kommenden Sonntag spricht Papst Franziskus in Rom einen Mann heilig, der seit seiner Ermordung im Jahr 1980 zum Nationalhelden El Salvadors geworden ist. Erzbischof Oscar Romero setzte sich für die Armen in dem kleinen Land ein und kritisierte Oligarchen und Militärs. Er war ein politisch unbequemer Geistlicher, zu unbequem. Während einer Messe wurde er von einem Schergen des Militärregimes erschossen. Meine Kollegin Ellen Hering ist gerade von einer Reise auf den Spuren Romeros zurückgekehrt. Wie haben Sie El Salvador erlebt? Eigentlich als ein ganz schönes Land. Das klingt jetzt komisch nach der Vorrede, aber es ist landschaftlich ein sehr schönes Land, hat Berge, hat Dschungelgebiete, hat koloniale Städte, hat Strände. Und ich sag mal, wenn man da nicht in die Tiefe geht, sieht man das ja auch nicht auf den ersten Blick, was da an Gewalt herrscht. Und ich persönlich habe mich, da ich mich in der Region auch ein bisschen auskenne, also mir war es eigentlich ein vertrautes Gefühl, auch im Zentrum von San Salvador, der Hauptstadt. Es war ein Gefühl wie in einer ärmeren, typischen Stadt Lateinamerikas oder Mittelamerikas. Sie waren dort ja mit Adveniat unterwegs, dem Lateinamerika-Hilfswerk der Katholiken in Deutschland. Sie sagen, Sie haben sich eigentlich gar nicht gefährdet, vielleicht auch besonders geschützt gefühlt. Wie ist man Ihnen vor Ort begegnet? Hatte das was auch damit zu tun, dass Sie unter der Obhut der Kirche sozusagen unterwegs waren? Also erstmal, man ist uns total begeistert begegnet, schon am Flughafen, weil es zieht eigentlich niemand nach El Salvador aufgrund dieser schlechten Sicherheitslage. Und dann kam noch dazu, natürlich, dieses Land ist tief katholisch. Da sind zwar auch die Evangelikalen auf dem Vormarsch, aber es ist nach wie vor zutiefst katholisch und ist so geprägt. Und am Flughafen wurde ich gleich gefragt, warum kommen Sie? Ich habe gesagt, ja, wir sind in Sachen Oscar Romero da. Und da war sofort Begeisterung. Und auch ansonsten haben wir im Land eben da sehr viel Zuspruch bekommen. Auf Oscar Romero kommen wir gleich nochmal zurück, um nochmal den Bürgerkrieg zu thematisieren. Im Nachbarland Guatemala gibt es ja auch und auch in El Salvador gab es das eine Wahrheitskommission, um die Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Doch Verantwortliche wurden auch hier nie zur Rechenschaft gezogen, oder? Ja, das ist ein Problem. Also es gab eine UN-Wahrheitskommission, die hat 1993 festgestellt, dass die Armee für 85% aller Kriegsverbrechen schuldig ist. Und es gab daraufhin eben nicht den Prozess der Aufarbeitung, sondern es gab eine Generalamnestie. Und erst 2010, also 18 Jahre nach dem Friedensvertrag, hat die Regierung überhaupt mal um Vergebung gebeten. Das heißt also, die tatsächlichen Mörder und Verbrecher des Krieges sind eigentlich in Amt und Würden geblieben. Man hat gesagt, lasst uns Schwamm drüber machen und lasst uns die Sache vergessen. Und die Opfer sind natürlich damit bis heute nicht zufrieden. Die fordern Untersuchungen, die fordern die Bestrafung der Schuldigen und die fordern auch Entschädigung bis heute. Das heißt, die Gewalt der Vergangenheit beschäftigt die Salvadorianer nach wie vor. Aber wir haben auch Gewalt in der Gegenwart, die Maras, die gewalttätigen Jugendgangs, die das Land fest im Griff haben. Ihr Motto: Mata, Viola, Controla, also töten, vergewaltigen, kontrollieren. Und das machen diese Jugendlichen für Peanuts an Geldbeträgen. Das können wir uns ja kaum vorstellen, oder? Das stimmt. Und das ist auch wirklich das größte Problem, was die Sicherheit im Land anbelangt. Es haben sich diese Maras, teilweise unterschiedliche Banden sind es, ausgebreitet. Die erpressen Schutzgelder von Marktfrauen zum Beispiel. Da geht es um $20. Und das Schlimme ist, dass wer diese $20 nicht bezahlt, tatsächlich einfach ermordet wird. Und vielleicht auch nicht nur die Marktfrau, sondern auch noch ihre Kinder oder ihr Mann. Also das ist richtig, richtig brutal. Und schon 2018 hat es 4000 Morde gegeben in El Salvador. Und dazu kommt, dass eben die Maras, diese Banden, auch Jugendliche rekrutieren und junge Mädchen zur Vergewaltigung rekrutieren. Und das führt dazu, dass sehr viele Familien, die Angst haben vor dieser Rekrutierung, ihre Kinder in die USA schicken, sobald sie in die Pubertät kommen, damit die nicht rekrutiert werden können. Und der Weg in die USA ist höchst gefährlich und in der USA sind sie alles andere als willkommen. Aber El Salvador ist auch in hohem Maße abhängig von den Rücküberweisungen dieser Jugendlichen und jungen Menschen, die Arbeit in den USA suchen, oder? Ja, also El Salvador hat 6,8 Millionen Einwohner und 3 Millionen sind außerdem in den USA. Die sind nicht alle legal dort. Viele haben auch gar keine Papiere. Die Maras kommen übrigens ursprünglich auch aus den USA. Die haben sich in den USA gegründet, haben dort nicht Fuß gefasst, sind irgendwann nach El Salvador abgeschoben worden oder freiwillig zurückgegangen und haben sich dann dort formiert. Also das ist auch eine grenzüberschreitende Kriminalität, die dort stattfindet. Und die Remesas, also die Überweisungen derjenigen, die in den USA leben, die machen inzwischen einen ganz hohen Anteil am Bruttosozialprodukt aus. Das sind $5 Milliarden im Jahr. Und davon leben ganz viele. Also wir haben ja mit vielen Menschen gesprochen und alle hatten irgendwo einen Verwandten in den USA, der eben Geld schickt. Und das Bittere ist, dass wenn die keine Papiere haben, dann, ich habe zum Beispiel mit einer Mutter gesprochen, die hat 3 Söhne in den USA, alle illegal. Die hat die seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Die kennt auch ihre Enkelkinder nur über Skype. Die können ja nicht zurück. Wie findet unter diesen Umständen wirtschaftliches, soziales Leben in El Salvador selber statt? Da gibt es doch auch attraktive Plätze, wo man mit Tourismus zum Beispiel Geld verdienen könnte. Also der Tourismus kommt schon mal deshalb gar nicht hin, weil die Sicherheitslage so schwierig ist. Das ist das größte Problem. Das andere ist, El Salvador, ja, hat Strände, hat Berge, hat archäologische Stätten, aber die Nachbarländer haben das auch. Und die Strände in Mexiko sind schöner und die archäologischen Maya-Ruinen in Guatemala sind auch viel schöner und die Dschungelgebiete in Costa Rica sind auch besser für den Tourismus vorbereitet als in El Salvador. Also das ist ein Problem. Und wirtschaftlich ist das Land eben in den Händen von 23 Familien. Die beherrschen das Land, die häufen sehr großen Reichtum an, weshalb dann El Salvador auch im Durchschnitt nicht als Land gilt, was Entwicklungsgelder jetzt zum Beispiel von Deutschland in größerem Stil bekommen kann, weil das Durchschnittseinkommen gar nicht so niedrig ist, weil die Steinreichen eben wirklich steinreich sind, aber die Mehrheit ist wirklich sehr, sehr arm. Kommen wir nochmal auf den Erzbischof Oscar Romero zu sprechen. Das war ja der eigentliche Anlass Ihrer Reise. Am kommenden Sonntag wird der Bischof der Armen, der ja 1980 am Altar auf Befehl der politisch Mächtigen erschossen wurde, vom Papst in Rom heilig gesprochen. Das wird ein großer Festakt, nicht nur in Rom, auch in San Salvador, der Hauptstadt mit Millionen Teilnehmern. Was bedeutet dies für El Salvador und für Lateinamerika? Ich erinnere mich daran, als Sie zurückkamen, sagten Sie als erstes zu mir: Salvador ist Romero. Ja, also